Hallo und herzlich willkommen zum 43. Conancast, heute auch der letzte Podcast im Jahre 2011. Und wie es sich da auch anbietet, machen wir heute einen Jahresrückblick über das gesamte Jahr 2011. Mein Name ist Philipp und mit dabei ist heute auch Marcel. Ja, guten Tag. Und dann noch Clemens. Seid gegrüßt. Ja, und nach den 12 Themen-Podcasts, 2 Updates zu den Themen-Podcasts und dann noch den 11 News-Podcasts in diesem Jahr, starten wir jetzt auch mit dem letzten Podcast in dieses Jahr 2011. Und da wollen wir noch einmal alle Geschehnisse dieses Jahres bezüglich Detective Conan Revue passieren lassen. Und da fangen wir natürlich an mit den Ereignissen in der Detective Conan Community. Und da hat Clemens mal ein bisschen recherchiert. Ganz genau. Fangen wir doch einfach mal an mit unserem Hauptprojekt, unserer Enzyklopädie der Community, dem Wiki. Und da mussten wir leider zuerst im Februar eine nicht so schöne Meldung erfahren. Und zwar ist da der ehemalige Administrator Robbie zurückgetreten, auch von seinem Posten hier im Newsblog als Redakteur. Und hat aber nicht ausgeschlossen, dass er vielleicht irgendwann mal wiederkommt und sich dann wieder beteiligt. Dann gab es natürlich wie immer unsere halbjährlichen Schreibwettbewerbe. In der 5. Ausgabe gewann Chantre mit der Original Video Animation 7 den 5. Schreibwettbewerb und im kommenden Halbjahr beim 6. Schreibwettbewerb konnte Isis mit Fall 125 der Konfrontation mit Wermut ebenso bezwingen. Allerdings hatten wir in den Benutzerrängen bei den erfahrenen Benutzern auch schöne Meldungen. Und zwar wurden 4 Inspektorinnen dieses Jahr aufgenommen ins Team. Das wären Japanese Melly, Kirara, Isis und Shoka. Vielen Dank für Ihre Mitarbeit und wir freuen uns auch weiterhin aufs kommende Jahr. Auch gibt es nach Robis Rücktritt einen neuen Administrator im Administratorenteam. Das wäre dann Sofu. Damit hätte das Wiki wieder 4 Administratoren. Ja, zudem ist natürlich auch noch Chantre am 4. Januar zur Kommissarin ernannt worden. Und ich möchte mich auch noch recht herzlich bei allen bedanken, die dieses Jahr Beiträge fürs Wiki geschrieben haben. Also alle unbekannten Benutzer, die sich nicht angemeldet haben und alle, die einfach dabei waren und was dazu beigetragen haben, dass das Wiki weiterhin am Leben bleibt. Da möchte ich mich ganz herzlich bei allen bedanken. Und ja, freue mich auch immer, wenn es da neue Inspektoren, Kommissare oder jetzt eben auch Administratoren gibt, die dann auch meine Arbeit im Wiki unterstützen. Also ich habe ja im Wiki auch einige Großprojekte 2011 angefangen, zum Beispiel den Artikel Subaru Okia, Film 6 oder auch Shuiji Akai. Aufgrund dieser zahlreichen Mitarbeiten zählte das Wiki genau am 6. März 2011 den 2000. Artikel. Das ist natürlich ganz nett. Dieser war übrigens Mario Anzai. Allgemein war auch in diesem Jahr ein Benutzerwachstum zu sehen, zum Beispiel im Forum, wo es ja auch zu Beginn des Jahres der Charakter-Contest stattfand und auch natürlich die Ausstrahlung aller bisherigen Detektiv-Con-Filme, damals 13, auf RTL 2. Und dies war auch unter anderem ein Grund, weshalb eben auch viele Benutzer, neue Benutzer in unsere Community fanden und auch stetig kommen werden. Genau, wer hat eigentlich noch beim Charakter-Contest gewonnen? Ist schon wieder so lange her. War das Kogoro? Also der ist, glaube ich, ziemlich weit gekommen, nicht? Kogoro war Platz 3, Platz 2 war wieder Heiji Hattori und Nummer 1 Ai Haibara. Ah ja, Ai kommt natürlich auch immer sehr weit, stimmt ja. Ja genau, dazu hatten wir auch einen Bericht im Newsblog im Februar. Nachdem Subaru Okia ja leider wieder sehr früh ausgeschieden ist, aber das muss man wohl so hinnehmen. Im nächsten Jahr hoffe ich dann, dass er größer rauskommt, wenn der Charakter-Contest dann auch wieder in die dritte Runde starten wird. Aber dazu dann im nächsten Jahr mehr. Ja, ich denke mal, dass Subaru Okias frühe Scheitern lag auch darin, dass er da zu dem Zeitraum nicht so viele Fälle in letzter Zeit hatte und wenn er denn mal auftrat, dann gleich wieder weg war oder so. Also er war nicht wirklich eine große Rolle da zur Zeit. Ja, und Shinichi Kudo, der Sieger des ersten Charakter-Contests ist hier bereits in der Gruppenphase ausgeschieden nach der Gruppenphase und war aber auch in der Todesgruppe, E war das glaube ich. Und Ranmuri konnte sich auch nicht später durchsetzen im Achtelfinale. Ja, zudem gab es ja auch im Forum sonst noch weitere Ereignisse, zum Beispiel wurde ich gemeinsam mit Python in eine neue Sparte aufgenommen und zwar nennt sie sich jetzt Gründer. Wir haben das Administratorenteam damit also offiziell verlassen Und da wurde jetzt auch ein neuer Administrator begrüßt, nämlich Dus. Der unterstützt jetzt Jin und Cherry in der Arbeit. Und ja, insgesamt wurde auch sehr viel getan, nachdem die Benutzerschaft sehr starke Kritik an der Führung, am Führungsteam geäußert hatte. Und da wurden jetzt auch die Richtlinien überarbeitet und das Design ist jetzt auch immer aktuell der Jahreszeit entsprechend. Ja, im Newsblog ist ja sehr viel passiert im Jahr 2011. Zum einen natürlich das neue Design, was jetzt auch schon seit einiger Zeit aktiv ist. Dann haben wir natürlich noch seit neuestem einen neuen Bereich eingerichtet, und zwar den Fanstuff-Bereich, wo ihr euch Fanarts, Fanfictions und weitere Sachen von Fans anschauen könnt. Und darüber hinaus gibt es auch noch den Review-Bereich, wo ihr euch Rezensionen von Benutzern, wie zum Beispiel von mir, durchlesen könnt und dann auch eure Meinung dazu preisgeben könnt. Insgesamt haben wir auch das Team sehr stark erweitert. So gibt es jetzt einige Benutzer, die für den Fanstuff-Bereich verantwortlich sind. Also machen dort Sofu, Marcel und ich eigentlich überhaupt nichts mehr, sondern lassen das von den Fans verwalten. Naja, ich zähle mich selbst ja auch nicht so zu den großen Künstlern, also ich wüsste gar nicht, ob ich da was beitragen könnte an Fanarts oder so. Eher nicht, denke ich. Ja, sehr interessant ist natürlich auch noch die Partnerschaft mit KNS-Fansubs, also eine sehr gute Fansub-Gruppe, wo ich mir die Fansubs auch selber immer anschaue. Und da könnt ihr auch gerne mal reinschauen, wenn ihr denn Detective Conan auf Japanisch mit deutschen Untertiteln schauen wollt. Zudem haben wir jetzt auch noch eine neue Partnerschaft mit Amazon eingerichtet. Da könnt ihr jetzt immer Bände und Filme und so weiter kaufen zu Amazon-Bedingungen. Und dann kriegen wir einen Teil davon ab, von dem Kaufpreis, mit dem wir dann unsere Unkosten decken, also alles, was anfällt, zum Beispiel an Serverkosten. Und davon wird das dann eben jetzt genommen. Da hoffen wir, dass dann auch viele dieses Angebot nutzen und wir dann vielleicht eventuell weniger Werbung schalten können, die ja doch teilweise sehr stark nervt. Also könnt ihr über einen ganz normalen Weg eigentlich praktisch die Werbung auf unserem Newsblog, Forum und im Wiki eigentlich ausschalten, wenn ihr denn alle tatkräftig da mithelft. Auch zählte der Newsblog vor kurzem den 700. Beitrag, also Artikel. Und das ist ja auch eine ganz nette Zahl. Ja, auch im Conancast hatten wir sehr viele Variationen dieses Jahr. Es ging also von Spekulationen über Shuiji Akais Tod hinaus, über die Standard-Manga-Bände, bis hin zum zweiten Charakter-Contest, den wir auch behandelt haben, über die Kinofilme auf RTL 2 und noch vieles weitere. Dabei hatten wir auch viele, viele tolle Stargäste mit dabei, zum Beispiel Kevin, Christoph oder eben Dus und Korab, die sich sehr beim über Shuiji Akai informiert hatten und sich da sehr gut auskennen. Also da hatten wir eine breite Palette an Themen und an Sprechern mit dabei. Also da auch herzlichen Dank und da hoffe ich auch, dass es im kommenden Jahr so fortgesetzt werden kann. Beim den News Podcast, da konntet ihr immer unser Stammpersonal hören. Also wie auch heute war dann immer Marcel dabei und ich auch. Und Clemens hatte ja war in einigen News Podcasts ja auch schon zu hören. Genau, mein Debüt hatte ich da erst zum zweiten Halbjahr des Jahres. So im Herbst, würde ich mal sagen. Genug zur Detective Conan Community, dann fangen wir jetzt an mit dem Anime in Deutschland. Und da wurden ja zu Beginn des Jahres 2011 die 13 Kinofilme in jeweils zwei Teilen auf RTL 2 ausgestrahlt. Ja, also wir hatten das Thema ja schon immer in einem eigenen Podcast behandelt. Und ich verweise nochmal kurz darauf, dass die Filme eigentlich generell gut ankamen. Und natürlich waren die Fans auch froh, dass sie den Anime, also Detective Conan, mal wieder im Fernsehen sehen konnten. Ich war auch ganz überrascht, als ich das dann mitbekam. Im letzten Jahr gab es ja diese Aktion mit den 5.555 Fans bei MyPokito auf Facebook, die dann erreicht wurden. Und dementsprechend hatte RTL 2 dann auch die 13 Filme ins Programm aufgenommen und dann noch angekündigt, weitere Episoden zu synchronisieren, was aber nicht der Fall war. Und dementsprechend liefen dann die 13 Filme im Nachmittagsprogramm immer wochentags auf RTL 2 und also ich habe sie mir auch alle angesehen, bis auf den siebten Film und auch aufgezeichnet und fand die sehr gut, muss ich ehrlich sagen. Also ich hatte die Filme ja schon auf DVD, aber durch diese Ausstrahlung auf RTL 2 bin ich erst wieder darauf gekommen, dass wie gut die Filme eigentlich waren und habe mir die jetzt auch auf DVD noch mehrmals danach angesehen. Also echt klasse, dass RTL 2 die eben ins Programm aufgenommen hat. Ja, da kann ich nur zustimmen. Also zum Beispiel beim 9. Film ging es mir so, dass ich den da nochmal gesehen habe und danach wieder richtig gut fand, nachdem er so ein bisschen in Vergessenheit geriet bei mir. Und was mir auch aufgefallen ist, dass zum Beispiel die Qualität bei den Schnitten der einzelnen Filme teilweise unterschiedlich war. Und also man hat gemerkt, zum Beispiel beim ersten Film gab es relativ wenig Schnitte. Und ich glaube, beim dritten oder vierten fing es dann an, ziemlich unangenehm zu werden. Und da wurden teilweise wirklich, ja, unsinnige Schnitte gemacht und Szenen, die relativ harmlos waren, einfach rausgeschnitten zusätzlich. Und das fand ich dann nicht so hübsch. Ja, und auch, dass die Filme dann aufgeteilt wurden, ist natürlich verständlich, dass, ja, die sind natürlich recht lang mit über 2 Stunden jeweils, denn die im Nachmittagsprogramm durchlaufen zu lassen, ist vielleicht ein bisschen zu viel. Deswegen hat man die aufgeteilt, aber sonst denke ich, kann man ganz zufrieden sein. Und RTL 2 hat sich natürlich dann unbeliebt gemacht bei den Fans, weil sie hatten ja neue, ich glaube, Abenteuer hieß es, Zitat, versprochen. Aber das waren dann letztendlich nur Filme. Man hat sich für diese lizenzrechtlichen Änderungen entschuldigt, dafür, dass es keine neuen Folgen gab. Naja. Ja, und dann erschien natürlich noch im Mai 2011 der 14. Film hier in Deutschland auf DVD und erstmals auch auf Blu-ray, nachdem es da einige Verzögerungen gab, weil die Scheiben nicht richtig gepresst werden konnten, erschien er dann doch noch im Mai 2011 hier in Deutschland und ich habe ihn mir auch gleich auf DVD zugelegt und mehrmals angesehen. Ich glaube, das ist der Film, den ich bisher am häufigsten gesehen habe, zusammen mit Film 6, mein Lieblingsfilm. Genau, da haben wir auch einen Kommentar zu gemacht. Also, da konntet ihr den Film euch sozusagen anschauen und währenddessen dann unseren Kommentar laufen lassen. Da haben wir dann ab und zu mal Kommentare abgegeben während des Films. Ja, genau, sowas haben wir auch für 2012 noch häufiger geplant. Also es war jetzt bisher ja der einzige Kommentar. Das fand ich eigentlich recht schade, weil ich den Kommentar auch recht lustig fand, den Film mit euch hier gemeinsam anzuschauen. Und ja, also der Film ist echt super. Ich habe ihn mir häufig angesehen und kann ihn auch nur weiterempfehlen. Ja, finde ich auch. Es kann sehr gut gelungen, die Umsetzung. Ja, im Anime-Bereich in Deutschland gab es dann ja einige Zeit lang nichts zu hören. Es gab immer ein paar Gerüchte, dass Viva Detective Conan das Programm aufnehmen könnte, dass RTL 2 da immer noch die Rechte hat und so weiter und so fort, wie es halt auch schon die Jahre davor der Fall war. Es gab halt keine klaren Ansagen, wer jetzt die Rechte daran hat. Und dann wurde halt im November 2011 überraschend bekannt, dass Viva Detective Conan ab dem Dezember 2011 ins Programm aufnehmen wird, und zwar wochentags, wie es früher auch bei RTL 2 der Fall war. Ja, also das war wirklich überraschend, nicht? Das war direkt die Woche davor. Dann kam auf einmal plötzlich Wiederholung von der ersten Folge, die ja wirklich Jahre nicht mehr zu sehen war. Und das ist wirklich schön, dass es Conan wieder ins Fernsehen geschafft hat. Also zu einer optimalen Sendezeit, 18:30 Uhr und in Doppelfolgen. Das ist, denke ich, wirklich sehr schön. Ja, also vor allem auch, dass es abends ausgestrahlt wird, da haben ja auch viele Zuschauer mehr Zeit. Und also ich schaue da auch jeden Tag rein, wenn ich dann Zeit habe. Also es kommt manchmal vor, dass ich nicht reinschauen kann, zum Beispiel wenn ich jetzt hier gerade einen Podcast aufnehme. Aber ansonsten schaue ich immer rein und freue mich auch mal, die früheren Folgen alle zu sehen. Ich habe die ehrlich gesagt noch nie gesehen und kenne die Fälle bisher nur aus dem Manga. Und da bin ich auch mal gespannt, wenn eine neue Filler-Episode läuft. Und ja, also gut gemacht von Viva, dass sie Detective Conan das Programm aufnehmen und die Quoten liegen da ja auch relativ gut. Also insgesamt hat der Viva einen Quotenschnitt von ungefähr 1% und die Quoten lagen in der ersten Woche der Ausstrahlung bei 1 bis 2%, also schon sehr gut. Bleibt natürlich abzuwarten, wie sich das weiterentwickelt, ob die Quoten dann auch über dem Senderschnitt bleiben oder ob sie gar darunter fallen, was ich natürlich nicht hoffe. Ja, und Episode 7, späte Rache, stellte ja in der ersten Woche den Rekord mit 5% Marktanteil bei den 14- bis 29-Jährigen auf. Und das war, dieser Donnerstag war wirklich große Klasse. Also ich würde mich auch sehr darüber freuen, wenn die Serie fortgesetzt werden könnte, also über die Folge 333 hinaus, wobei ich das bei dem kleinen Sender Viva eher nicht annehme und von daher nur davon ausgehe, dass die 333 Folgen gezeigt werden, was ja aber auch schon lange dauert, wenn man nur in Doppelfolgen pro Tag sendet. Also ich habe ja mal nachgerechnet, das dauert dann bis August 2012. Hat man also noch circa 8 Monate, die man da zeigen kann. Und das ist auch schon eine beachtliche Zeit. Ja, stimmt natürlich. Also Viva ist ein wirklich kleiner Sender und hat entsprechend niedriges Budget. Insofern ist Conan wahrscheinlich etwas problematisch, weil es auch viele Synchronsprecher immer gibt mit den ganzen Opfern und Tätern jeder Folge, die neu besetzt werden müssen. ist es vielleicht nicht die allerbilligste Produktion. Und der Sender an sich würde nicht unbedingt die breite Masse an Zuschauern ansprechen. Nur wäre die Ausstrahlung bei RTL 2, wäre dann wieder das Problematische die Sendezeit, dann wäre es eher im Mittagsprogramm und dann eher auch für jüngere Zuschauer zugänglich. Und da muss man sehen, also beides hat da gewisse Vor- und Nachteile. Ja, bei RTL2 ist der Vorteil, sie haben eben das größere Budget und so, also sie könnten sich wahrscheinlich eine Fortsetzung der Serie eher leisten als Viva, hätten da ein geringeres Risiko, aber sie würden dann natürlich die Schere ansetzen und Viva könnte es mit ihrer Ausstrahlungszeit ab 18:30 eigentlich, denke ich, ein bisschen problemfreier angehen und der Sender ist dann, denke ich, auch nicht so, dass sie jetzt ihren Jugendschutz da nochmal hochfahren, also so wie RTL2 das betreibt. Also RTL 2, die lachen ja momentan eher mit ihren Sitcoms und mal schauen, wie weit das so bleiben wird. Ja, wobei der Anime-Block, wenn man das noch als Anime-Block bezeichnen kann, es läuft ja nur Pokémon und irgendwelche sonstigen Sachen, ja jetzt auch aufs Wochenende verlegt wurde. Also es läuft jetzt nur noch Sonntagmorgen irgendwas, was man als Anime im weitesten Sinne bezeichnen könnte. Ja, da frage ich mich auch, wer steht irgendwie um 5 oder 6 Uhr morgens auf an einem Sonntag und guckt da irgendwie Animes. Also, naja, ist Naja, es nicht. ist ja nicht die gleiche Zielgruppe, es sind ja eher die 7- bis 8-Jährigen, die da Pokémon gucken wollen. Und also, ich glaube, als 7- oder 8-Jähriger steht man schon um 6 auf oder 7, ist man, glaube ich, schon wach. Ja, gut, ja, 7, okay. Ja, naja, ich glaube, die beginnen ja schon um 5 oder 6 damit. Also, naja, gut. Ich denke mal, manchmal ist es irgendwie so ein Lückenfüller oder sie wollen sich sozusagen so ein bisschen rausreden, dass sie es nicht mehr am Nachmittag zeigen, weil da die Sendezeit immer schlecht sei, weil da alle in der Schule seien. Dass sie jetzt sozusagen so einen Sendeplatz machen, wo auch die Schulgänger das schauen können. Aber naja, ich weiß ja nicht. Dann gab es ja auch noch den Manga in Deutschland. Da hat EMA wieder einmal drei neue Bände herausgebracht. Und zwar nach der langen Wartezeit gab es dann den Band 69 am 9. Juni 2011. Da haben wir auch einen Podcast zu. Dann kam der Band 70 am 8. September 2011. Da haben wir überraschenderweise auch einen Podcast zu. Und am 4. November 2011, also gar nicht mal so lange her, erschien der Band 71. Und wie ihr vielleicht schon denken könnt, haben wir da auch einen Podcast zu gemacht. Also könnt ihr mal reinhören, dann habt ihr alle Informationen über den Band, die ihr braucht und alle Informationen über den Band, die ihr auch vielleicht nicht braucht. Aber das ist sehr ausführlich und da haben wir die ganzen Bände eigentlich schon so weit abgegrast und Genau, und nicht zu vergessen natürlich den Sonderband. Detektiv Conan versus Kaito Kid war der erste Sonderband, der denn in Deutschland rausgebracht wurde von EMA. stimmt, und da haben wir überhaupt auch einen Podcast zu gemacht. Da könnt ihr auch gerne mal reinhören. Viel Also, zu hören. ja, wer die ganzen Podcasts nicht gehört hat, also wir haben ein Riesenarchiv, die könnt ihr dann alle hier nochmal bei uns auf der Seite nachhören. Ich bin ehrlich gesagt froh darüber, dass wieder drei neue Bände nach Deutschland gekommen sind, wenngleich es natürlich Anfang Vier. des Jahres Naja. stimmt, ja, drei Bände in der Serie. Ja, stimmt schon. Wenngleich es natürlich Anfang des Jahres so eine Riesenpause gab, die natürlich nicht sehr positiv war. Und bin natürlich auch froh, dass da jetzt noch ein Sonderband erstmalig nach Deutschland kam, wo dann auch alle Handlungen rund um Kaito Kid nochmal dargestellt wurden, beziehungsweise alle aktuellen Handlungen. Wobei ich mich natürlich auch sehr freuen würde, wenn im Jahr 2012 da vielleicht ein paar weitere Sonderbände kommen könnten, mit denen man die Lücken füllen könnte, die ja schon wieder absehbar sind. Aber auch Ja, ansonsten fand ich das. die drei Bände sehr gut und auch die enthaltenen Fälle sprechen mich sehr an. Also Also ich würde mich ja über eine Fortsetzung dieser Sonderbandreihe mit der Organisation freuen, also so ein Sonderband oder zwei darüber auch. Und das würden sich bestimmt auch einige kaufen. Ich werde auch nicht abgetan. Also eine Sammlung von Organisationsfällen, die auch meistens länger sind, das wäre doch was. ja, das hatten wir schon im Podcast zum Sonderband ausführlich behandelt, ob denn EMA jetzt noch weitere Sonderbände veröffentlichen sollte oder nicht. Und vielleicht könnte man ja auch die Short Stories hier in Deutschland mal fortsetzen, wovon ich aber nicht ausgehe. Oder eventuell auch eine Neuauflage der Magic Kaito Bände. Das wäre auch eine Sache, die man vielleicht mal angehen könnte. Die sind ja hier sehr begehrt in Deutschland. Ja, das wäre bestimmt eine Überlegung wert, denke ich auch. Die letzten beiden Bände, also Band 70 und Band 71, enthalten übrigens auch die bisher längsten Fälle überhaupt. Einmal der Fall mit dem Dämonenhund in Band 70 und dann einmal der Fall in London, also in Band 71. Genau, 10 Kapitel ist ja bisher der Höchstwert wirklich mit London. Ja, der wird allerdings erst in Band 72, der dann im März 2012 hier in Deutschland erscheinen wird, aufgelöst. Also erhaltet ihr nicht den ganzen Fall in Band 71. Nur 90%. Was natürlich auch schlau von Gosho gemacht ist, dass er das dann erst in Band 72 aufgelöst hat. Naja. Na, geschickt geplant wieder. Da wundere ich mich sowieso manchmal, wie er das macht. Naja. Dann sind wir auch mit dem Manga in Deutschland durch und kommen dann mal schnell zum Anime in Japan, wo es ja wieder etliche Episoden gab. Ja, also 2011 hatte natürlich anime-mäßig auch viel zu bieten. Unter anderem ja den bereits erwähnten London-Fall, der umgesetzt wurde als Anime in einem Sechsteiler. Also Specials gibt es ja seit 2009 nicht mehr. Episode 522 war das letzte reguläre Special. Dann gab es ab Episode 530 die Sendeplatzverschiebung und seitdem gibt es ja keine Specials mehr. Von daher wäre wahrscheinlich der London-Fall 1 geworden, aber dadurch wurde es eben ein Sechsteiler. Ansonsten ist auch auffällig, dass es jetzt in dem Jahr viele Anime-Originale gab. Allerdings nicht wie im letzten Jahr hauptsächlich Einteiler, sondern fast alle zwei oder drei Teiler sogar gab es einen. Und zwar gab es fünf Zweiteiler, vier Einteiler und den einen Dreiteiler mit dem Kira-Fall. Erstmals übrigens ein Anime-Original, das ein Dreiteiler ist. Bisher gab es immer nur Zweiteiler, Einteiler oder auch mal ein Special. Und im letzten Jahr 2010 gab es eben nur Einteiler, bis auf die Mystery Tour, die ein Zweiteiler war. Ja, und Manga-Fälle wurden natürlich auch viele umgesetzt. Dieses Jahr 23 Episoden aus dem Manga, davon eben 21 hintereinander, was auch ziemlich rekordverdächtig aussieht, glaube ich. Es gab vielleicht mal eine längere Phase, glaube ich sogar, aber das ist schon ziemlich viel hintereinander an Manga-Fällen. Und das waren im letzten Jahr 27, das heißt, es gibt dieses Jahr mehr Anime-Original im Gegensatz zum letzten Jahr. Und natürlich gab es auch viele Kaito-Kid-Episoden. Letztes Jahr gab es ja die Premiere mit der ersten Episode, passend dann zum sozusagen 14. Film nochmal. Und ja, dieses Jahr gab es eben fünf weitere, also bis Episode 6 geht's jetzt, die am Heiligabend ausgestrahlt wurde. Und ansonsten gab es auch Wiederholungen, aber dadurch, dass es Kaito Kid-Episoden sozusagen gab, die die Sendeplätze eingenommen haben von Conan, musste man auch nicht auf so viele Wiederholungen zurückgreifen. Und es gab dieses Jahr nur vier und letztes Jahr gab es eben 10, also vier Statistiker mal. Und auch bezüglich der Quote ist es, denke ich, ganz erfreulich verlaufen, also etwa so wie im letzten Jahr und teilweise sogar noch höher, also ich glaube sehr selten unter 8%. Oft auch zweistellig, vor allem bei Anime-Originalen erstaunlicherweise. Ja, also ganz interessant fand ich das Anime-Jahr 2011. Ja, was war denn von euch zum Beispiel rückblickend euer Lieblings-Anime-Fall oder Manga-Fall oder Anime-Original-Fall? Also ich kann mich jetzt nicht mehr an alle Folgen erinnern und da ich ja viele schon aus dem Manga kenne und es auch eher durchschnittliche Fälle waren, möchte ich jetzt hier noch einmal den Kira-Fall Anfang des Jahres hervorheben. Das war ja der erste Dreiteiler, den es als Filler-Episode gab und der war einfach hervorragend, eigentlich der beste Fall, den man so bisher im Anime gesehen hat, der nicht auf Manga basiert. Also der Kira-Fall, den kann ich nur jedem empfehlen. Nehmt euch die 1,5 Stunden Zeit und schaut euch die 3 Episoden an. Es ist einfach unglaublich. Einfach mal unbedingt reinschauen und es genießen. Ja, kann ich nur zustimmen. Also ich fand da auch sehr viel Unterhaltung in den Dreiteilern und finde auf jeden Fall auch einer der Höhepunkte unter den Anime-Originalen, also von allen bisher erschienenen über 600 Episoden, der durchaus wirklich mit einem Manga mithalten kann. Ja, ansonsten waren die Manga-Fälle relativ durchschnittlich, fand ich. Fast nur Zweiteiler, den einen Einteiler mit Chibas Liebe und eben der London 6-Teiler. Und ansonsten gab es eben viele Anime-Original-Zweiteiler, was sehr selten ist, wie ich schon ansprach. Aber die sind natürlich auch meistens meiner persönlichen Meinung nach eher hochwertig als diese Einteiler, die so sehr schnell passieren, wenn ein Mord passiert. Und naja, der Trick ist dann meistens auch nicht so besonders. Und ansonsten würde ich noch den Fall mit dem Herbstpalast, der jetzt ausgestrahlt wurde, als gut bezeichnen. Also der war für mich so der zweitbeste Fall nach dem Kira-Fall. Das waren die Episoden 638 und 639. Also den kann ich auch noch sehr empfehlen. Also ich als nicht so großer japanischer Anime-Schauer finde es immer wieder schön, wenn man so zum Beispiel zu den neueren Episoden schaltet und dann sieht, wie auch schön diese grafische Entwicklung ist, die vielleicht mal die nicht so guten Fälle übertrumpfen lässt, also ein wenig schöner erscheinen lässt und diese Atmosphäre. Und zum Beispiel zuletzt hatte ich eben gesehen, der beste Unterricht der Welt, zumindest dieser an das Anime Original vor dem Fall, den du gerade eben meintest. Ja, da fand ich auch mal wieder interessant, etwas von Nichiyori TV zu sehen, auch wenn das eben nicht original von Gosho Aoyama erfunden wurde. Ja, den Fall fand ich ehrlich gesagt nicht so gut, aber es war auch mal interessant, so Einblicke in andere Sendungen zu gewinnen, wenngleich ich die Sendung natürlich nicht kenne. Aber den Fall mit dem Palast im Herbst oder wie auch immer das hieß, den fand ich auch relativ gut und würde den wahrscheinlich auch als zweitbesten Filler-Fall im Jahre 2011 einstufen. Und da ich überhaupt eigentlich noch gar keine Filler kenne, wäre es dann auch insgesamt mein zweitbester Filler-Fall. Also der Fall mit dem Fernsehstudio, den du angesprochen hast, Clemens, ja, fand ich auch nicht so. Der war so ein bisschen in die Länge gezogen, fand ich. Und der Fall war nicht wirklich so ein Fokus, sondern eher so das Drumherum. Ja gut, da war, das Setting war halt gut, fand ich. Also dieses Fernsehstudio und so und dass Yoko Oki nun mal wieder dabei war, war ganz lustig, aber sonst, naja. Ja, genau, das meine ich so eher dieses Äußere, diese Gestaltung und so, das war dieser Einblick, den fand ich interessant. Zudem haben wir natürlich auch noch einige neue Openings und Endings bezüglich des japanischen Animes zu verzeichnen. Da geht es natürlich los mit dem Super Opening, wo die Meinungen eher gespalten sind, nämlich Teardrops von Chaos, Chaos, Chaos, das dann gleich zur Episode 602 ins Anime-Jahr 2011 startete. Gefolgt dann von Don't Wanna Lie, das ja auch das Ending im aktuellen japanischen Kinofilm ist. Und dann kam jetzt noch ganz aktuell Misty Mystery als das dritte Opening in diesem Jahr. Und das wird dann auch im kommenden Jahr wieder gleich zu Beginn abgelöst. Also mein Lieblingsopening von 2011 ist eindeutig Teardrops. Also ich mag das einfach und finde es richtig cool. Ich nehme aber an, denn ausschließlich vom Lied her, nicht? Also, weil animationstechnisch finde ich, ist das Opening etwas misslungen, weil da treten halt kaum Charaktere auf, außer wenn ich mich richtig erinnere, Ponnen, Shinichi Ran und Kaito Kid. Na gut, ein schönes Genau. Bild sind dann noch die anderen, aber das zählt für mich nicht. Also, die Organisation wird außer Acht gelassen, FBI wird außer Acht gelassen, Detective Boys werden sogar außer Acht gelassen, Kogoro überhaupt, also, ja, da sind viel zu wenig Charaktere zu sehen und das ist für mich ja so ein, der Minuspunkt, der große Minuspunkt. Ja, genau. Also ich finde es auch schade, dass sie da so eine Tänzerin reingepackt haben. Wobei ich das ehrlich gesagt noch besser finde als diese komischen Zwischensequenzen bei Don't Wanna Lie. Das fand ich also super schlecht. Und also ich habe Teardrops mag es eigentlich auch nur wegen der musikalischen Seite und nicht wegen der Animation. Zumal ja auch da Subaru Ogiya fehlt, wie auch in allen anderen Openings 2011 und auch leider in fast allen Episoden 2011. Das war ja nur, der war ja nur einmal in Episode 622 zu sehen bei diesem Entführungsfall 252 des Professors. Und in der neuen OVA. Stimmt, die behandeln wir ja gleich noch. Das zählt nicht ganz okay, aber ja. Bei mir bei den Openings, ich tue mich ein bisschen schwer. Also Teardrops würde ich eher auf den dritten Platz bei mir einordnen. Das Lied ist ganz okay, es ist ein bisschen anders halt, aber es ist vom Stil her nicht so ganz mein Geschmack. Don't Wanna Lie ist von den Animationen schön, also vor allem auf London ausgerichtet mit dem Flugzeug und so. Ja, und da stört vielleicht wirklich so ein bisschen dieses Musikvideo von der Band, die da so ein bisschen rumtanzen. Ich glaube, zweimal werden die eingeblendet. Das hat ein bisschen wirklich gestört, weil es nicht passt. Aber Und das auch Lied war, ziemlich lang ist. Das ist. ja, stimmt. Ja, das Lied war sonst eigentlich okay, ganz rockig. Vom Motiv und Text her auch schön. Ich will nicht lügen, also es passt ja zu Conan, der Mann belügt. Aber ich glaube, ich würde doch Misty Mystery, auch wenn das Lied technisch eher durchschnittlich ist, zu meinem persönlichen Favoriten wählen, weil es animationstechnisch von den dreien meiner Meinung nach das Beste ist. Die meisten Charaktere kommen vor. Auch ganz interessante Szenen, wie mit Rans Eltern, die zu sehen sind in ihrer Jugend, also in ihren 20ern vielleicht oder so. Und ja, ansonsten ist es eigentlich am letzten gestaltet, auch mit FBI wieder und so. Und Don't Wanna Lie hatte nicht so. Ja, hatten wir halt einmal auf London ausgerichtet. Ja, da gab es auch noch einige neue Endings im japanischen Anime. Es beginnt mit dem Lied von 100% Free, Jugoya Cry Shiss, Kimi ni Aetai. Und dann gefolgt von Tsukiyo no Itazura no Maho. Und dann ein super Titel, wie ich finde, Pilgrim. Das kann man so schön flüssig aussprechen. Und dann noch Geht flüssig, ja. gegen Ende des Jahres Your Best Friend. Genau, also bei den Openings und Endings jeweils drei, eigentlich bei den Endings vier, wobei Pilgrim ja nur zu zwei Episoden plus zu zwei Kid-Episoden zu sehen war. Also von daher nicht, naja, ist das ein vollwertiges Ending, aber ich würde es nicht so ganz zählen. Ja, also mein Favorit ist hier eindeutig Your Best Friend. Ich mag einfach das Lied von Maikoraki. Und die beiden ersten in diesem Jahr, das waren glaube ich die, wo die Animationen einfach super schlecht waren und da irgendwie Conan auf dem Skateboard gezeigt wurde. Und ja, da finde ich das mit der Draisine doch ehrlich gesagt schon besser. Und das Lied mag ich auch. Also mein Favorit Pilgrim war mir ein bisschen zu rockig und wurde auch nur zu zwei Episoden gezeigt. Also ich würde es schon als Ending werten, aber es war halt nicht der große Durchbruch dieses Jahr für mich. Wobei es insgesamt auch keine Endings à la Hello Mr. My Yesterday und Tomorrow is the Last Time oder Doing Alright oder was ich was gab. Das waren eigentlich jetzt mehr durchschnittliche bis unterdurchschnittliche Endings, wenn ich ehrlich bin. Also ich tue mich da bei den vier Endings ein bisschen schwer. Also ein richtig gutes fand ich, war nicht dabei. Das Da sind wir Neueste uns ja jetzt. einig. Genau, ja. Das Neueste jetzt, My Best Friend, finde ich persönlich nicht gut. Das trifft einfach vom Gesang her meinen Geschmack nicht. Das ist viel zu romantisch, zu wenig Mystery-Feeling, nur Conan und Ran. Das Problem haben aber alle Endings. Also da kann ich generell nichts gegen das jetzt im Speziellen sagen. Und ansonsten ist es mit der Draisinenfahrt ziemlich abgedreht auch. Naja, das Setting ist ein bisschen. Da lassen sich die Anime-Produzenten, habe ich ja schon mal gesagt, immer die wildesten Ideen immer einfallen. Das gleiche gilt auch für das Skateboard vom Ending davor. Oder von zwei Endings davor mit Tsukiyo no Itazura no Maru von Wakers, wo Conan da mit dran auf einem Skateboard irgendwie Richtung Mond fliegt. Das war der Höhepunkt an Absurdität für mich. Na gut, also ich fand noch gut, dass sie dann diese Szene am Strand noch dazu gemacht haben. Ja, Pilgrim gab es eben nur zwei Episoden, aber das Lied fand ich okay, gut. Wirklich vielleicht ein bisschen zu rockig, wie du sagtest, Philipp, aber ansonsten wirklich sehr gut. Und das erste Opening, das war Jigoya Kuraishis von 100% Free. Damals Lied eigentlich ganz okay, gutes. Gut, vielleicht sogar nicht so gut, natürlich wie 100 Hello Mr. My Yesterday nach meinem Geschmack. Und da ist das Problem, wie ich finde, die Animationen, wo die Animateure ziemlich faul waren und man sieht immer so, dass es diese typischen Loop-Animationen gibt, also immer nur so vier Bilder, die immer so nacheinander gezeigt werden und im Loop sozusagen, wo Conan rennt oder wo er dann da am Kirschbaum steht oder so. Ja, Favorit. Also My Best Friend eher nicht. Bei Pilgrim haben die Animationen gefehlt, beziehungsweise es gab nur alte. Vielleicht dann doch Tsukiyo no Itazura no Maho von Breakers am ehesten. Oder das erste auch von 100% Free. Also die beiden fand ich noch mit am besten. Also ich habe mich da in diesem Jahr bei den Endings nicht so wirklich festgelegt, liegt zudem auch, da ich mich nicht mit denen auseinandergesetzt habe, aber werde ich sicherlich noch nachholen und im kommenden Jahr ein wenig näher beobachten. Ja, was zudem noch in Japan veröffentlicht wurde, war der dritte Realfilm, der jetzt die ersten beiden Realfilme sozusagen fortsetzt. Der lief am 15. April im japanischen Fernsehen und einen Tag später, also am 16. April, wurde auch noch eine Magic File, ein neues Magic File, veröffentlicht. Niigata, Tokio, Omiyage Capriccio, also übersetzt etwa Souvenir Capriccio von Niigata nach Tokio. Und das stellt halt eine Rahmenhandlung zum 15. Film dar, also eine Extrahandlung sozusagen. Ja, der 15. Film wurde ja dann auch noch in Japan veröffentlicht. Die Viertelstunde der Stille, so wird der, ich hoffe mal, der deutsche Titel wird so lauten. Und ja, den Film habe ich mir auch schon mit Untertiteln angesehen und bin ehrlich gesagt sehr angetan von diesem Film. Mag die Atmosphäre, habe da auch schon eine Review bei uns im Newsblog zugeschrieben, die aber auch heftigst umstritten war. Also es gibt da auch gespaltene Meinungen. Ja, und wo du schon eben die Realfilm, den dritten Realfilm angesprochen hast, in dem ja zum ersten Mal die Schauspieler gewechselt wurden, also da wurden Shinichi und Rania ausgetauscht gegen neue Schauspieler. Und kurz danach wurde ja dann die Realfilmserie gezeigt, also mit 13 Episoden eine Serie der Realfilmreihe sozusagen. Ja, und da gab es eben auch die neuen Schauspieler von Shinichi und Ran. Und auch Eri war diesmal erstmals mit dabei und die gewohnten Schauspieler Kuro und so weiter. Und Sato war diesmal mit dabei, erstmals Heiji Hattori und auch Takagi als Polizisten. Und ja, die fand ich doch ganz sehenswert. Also von den Fällen her auf jeden Fall ganz gelungen. Es gab ein paar sehr gute, fand ich, ein paar weniger gute, aber insgesamt sehenswert. Sogar eine Manga-Umsetzung in der 11. Episode. Das war der Fall, wo Shinichi Ran seine Liebe gestehen will in dem Restaurant, wer sich erinnert im Manga. Ja, kann ich auch empfehlen, durchaus die Serie. Ja, ich schaue da auch nochmal nachträglich jetzt rein und versuche die ganzen Episoden nochmal alle anzuschauen. Allerdings erschien dann auch, was heißt allerdings, und im Juni 2011, genau am 23. Juni, erschien dann noch eine neue Original-Video-Animation oder Original-Video-Animation, OVA. Und das war schon die 11. und die trägt den Titel Geheimanweisungen aus London, japanisch Rondon Kara no Toppu Shikreto Shirei. Und da taucht erstmals in einer Original-Video-Animation auch Subaru Okiya auf. Und wie man den Titel schon entnehmen kann, geht es dabei um eine Extra-Handlung. Man könnte meinen, es wäre ein Magic-Fall, aber nein. Es handelt ja nicht zum Kinofilm, sondern es geht rund um die Anime-Umsetzung des London-Falls. Da wurden jetzt eben durch die neue OVA die Handlung, die parallel in Tokio stattfinden, gezeigt, also rund um Aihabara und Ayumi und die weiteren Detective Boys, die dann eben dort die verschiedensten Sachen erleben. Und dann spielt halt auch Subaru Okiya dort eine besondere Rolle, die ich hier aber aus spoilertechnischen Gründen noch nicht verraten möchte. Aber die OVA hat es auf jeden Fall in sich und kann ich hier nur empfehlen. Ja, also anime-technisch war ja schon sehr viel los in Japan. Manga-technisch ist auch einiges passiert. Und zwar gab es im letzten Jahr, also in diesem Jahr 2011, insgesamt 42 neue Kapitel. Dazu dann noch 10 Pausen, wie es eigentlich in den letzten Jahren davor auch schon mal der Durchschnitt war. Und die 42 Kapitel unterteilen sich in 12 bzw. fast 13 Fälle. Wobei der erste Fall, das war der Fall mit den Karuta-Karten, schon im Jahr 2010 begann. Und der aktuelle Fall, der mit Kapitel 801 beginnt, der wird dann erst im kommenden Jahr 2012 abgeschlossen werden. Also insgesamt 13 Fälle, von denen zwei halb im Jahr 2011 stattfanden. Insgesamt haben wir damit auch einen Fall mit 6 Kapiteln. Das war der mit den optischen Illusionen mit Heiji und Kazuha. Dann ein Fall mit 5 Kapiteln. Das ist der rund um Kapitel 800, wo es eben das Treffen zwischen Subaru Okiya, Toru Amuro und Masumi Sierra gab. Dann ein Fall mit 4 Kapiteln, das war der Bombenleger in der Detektei Mori. Und sonst noch 9 weitere Fälle, die alle 3 Kapitel beinhalten. Und dann noch den aktuellen Fall mit einer unbekannten Länge. Die Länge wird dort wahrscheinlich aber auch 3 Kapitel betragen. Also haben wir da insgesamt 10 Fälle mit 3 Kapiteln. Ja, und auch von den Charakteren her gab es in diesem Jahr einige Überraschungen, nachdem es zuerst mit dem Fall rund um die Karuta-Karten, der ja auch demnächst im Anime in Japan ausgestrahlt werden dürfte, und dann mit dem Wächter der Zeit begann, der ja schon im Anime umgesetzt wurde, gab es dann auch noch den Fall rund um die tödliche Nudelsuppe, die auch immer noch nicht im Anime umgesetzt wurde. Allerdings kam danach dann ein neuer Charakter ins Spiel, und zwar ist es eben Masumi Sera, die hier zum ersten Mal auftritt. Und zeitgleich damit gab es dann eben auch das Erdbeben, das es in Japan ja bekanntlich am 11. März gab, gefolgt vom Tsunami und der Atomkatastrophe, die noch bis heute anhält, leider. Und ja, Gosho Aoyama konnte damals das Kapitel noch rechtzeitig einreichen und dementsprechend sind die Fälle auch alle, ja, zeitgemäß in der Shonen Sunday veröffentlicht worden. Ja, und diesen neuen Charakter Masumi Sera werden wir in Deutschland im Mai dann 2012 im Band 73 sehen können, lesen können. Genau, also alles, was ich jetzt hier vortrage, das wird dann auch noch im deutschen Manga erscheinen, beziehungsweise natürlich auch dann im japanischen Anime, die ja immer so Schritt bei Schritt, Step by Step, nebeneinander laufen. Und Ich hoffe dann auch mal, dass Masumi Kira nicht wie irgendwie Nae Komike einen anderen Namen verpasst bekommt im deutschen Manga. Bei Nae Komike gab es so einen kleinen Schreibfehler nicht. ja, genau, das war sehr lustig. Ja, das gab es in der Masumi Seras ersten Auftritt, gab es dann eben den Bombenleger in der Detail mit 4 Kapiteln. Dann gab es noch den Fall um die Video-Website, wo es auch sehr spannend wurde, da ja auch Subaru Okiya mal wieder auftrat und Sera erste Andeutungen in Richtung Ei machte und auch sie wahrscheinlich gesehen hat. Dann ging es allerdings ein bisschen anders weiter, und zwar rund um die magische Speise in einem Restaurant, wo André Camel Sera wiedererkannt zu haben glaubt. Und da auch weitere Charaktere des FBIs dabei waren, also haben wir hier schon mal das ganze FBI gesehen im Jahre 2011. Und ja, danach konnten wir dann auch noch Heiji und Kasua wieder treffen mit dem 6-Kapitel-Fall um die optischen Illusionen, wo auch die drei Polizisten aus Nagano mal wieder mit dabei waren, also Takaki, Yui und Kansuke. Wenig später gab es dann noch im japanischen Manga den Fall rund um den Kokoro-Doppelgänger, der eher durchschnittlich war. Dann noch ein Wiedersehen mit Chibas Liebe, die wir ja gerade eben hier schon angesprochen hatten. Naeko Miike oder Miike Naeko? Ich glaube Naeko Miike, ne? Ja, genau. Ich komme damit Vor- und Zunamen immer durcheinander, also ist so eine Sache. Genauso eben auch wie jetzt beim nächsten Charakter, der auch noch im Jahre 2011 eingeführt wurde, nämlich Toru Amuro, den ich ja hier mehrmals als Amuro Toru dargestellt hatte. Der heißt aber in Wirklichkeit Toru Amuro, also einmal bitte umdrehen und Amuro dann als Zunamen wählen und Toru als Vornamen. Da kann man wirklich mal leicht verwirrt werden, weil die Japaner es eben umgekehrt machen mit dem Namen. Ja, ich hatte das also erst richtig, und dann habe ich mir gedacht, das muss doch andersrum sein, und dann ist es jetzt doch andersrum. Also ich bin da, glaube ich, ein bisschen durcheinander. Wenn ich ihn hier als Amuro Toru benenne, dann tut es mir ehrlich gesagt noch immer leid. Genauso wie Naja, bei man Miike versteht ja, wie Naeko man meint immer. oder Naeko Miike. Das ist, glaube ich, genauso ein Fehler wie, ich glaube, Marcelin hat bei Mizunashi Genau, ja, das sagt man Rena, immer. ne? Ja. Ja, da gab es den Inzestfall. Oh, jetzt habe ich ja schon alles verraten. Nee. Und ja, danach gab es dann noch den spannenden Fall, der ja auch mit Kapitel 800 abgeschlossen wurde. Und zwar ging es da ja auch mit Wermut weiter. Also haben wir ja auch Wermut, ein Mitglied der Organisation, 2011 gesehen. Gin, Wodka und alle weiteren konnten wir aber leider 2011 nicht im Manga sehen. Und jetzt gab es aktuell noch ein neues Kapitel, wo wir auch den Narbenmann mal wieder sehen konnten. Und es auch sonst spannende Handlungen gab. Wird allerdings erst im Jahr 2012 abgeschlossen werden. Also erscheint hier 2011 kein weiteres Kapitel mehr dazu. Wobei wir nicht ausschließen können, dass natürlich noch zwei weitere oder sogar noch mehr Organisationsmitglieder zu sehen, in diesem Jahr zu sehen waren, zum Beispiel eben Bourbon oder Anukata. Das wird sich dann irgendwann herausstellen. Ich glaube ja irgendwie, dass Gosho so ein klein bisschen sich einen Spaß erlaubt mit uns Fans, indem er direkt danach Wermut auf der letzten Seite und Wer ist Bourbon in Kapitel 800 gleich die Detective Boys wieder auf die erste Seite bringt. Müssen Ja, wir mal. altbekannter Trick. Genau. Jo. Wobei dann trotzdem diese Red oder Black Line durch diese Fälle hindurchgezogen wird bis zum ultimativen Showdown. Der dann hoffentlich noch 2012 kommen wird. Ja. Allerdings vorher noch mal kurz zum Manga in Japan 2011. Und zwar gab es da nicht nur was zu Detective Conan, sondern auch zu Magic Kaito. Und zwar wurden da zwei neue Kapitel veröffentlicht, die dann auch in der Shonen Sunday zu lesen waren, wo Detective Conan 2 Wochen pausieren durfte. Also parallel zum Kaito Kid Anime, der ja fortgesetzt wurde, erschienen auch zwei neue Kapitel zu Magic Kaito. Die sind auch sehr empfehlenswert, und dann auch gleich mit dem, ich glaube, da erschien auch ein Fall im Anime noch parallel dazu. Die sind, glaube ich, auch zusammen kombinierbar, also Handlung ist relativ gleich. Ach ja, genau, das war, glaube ich, um Episode 628, 29, glaube ich, da mit dem Museum. Genau, der Wo Fall. die. Und dann mit der Phantom Lady. Das wird jetzt ja auch im Magic Kaito Manga neu aufgegriffen. Was allerdings noch nicht als Manga umgesetzt wurde. Ich denke mal, da folgen vielleicht 2012 noch weitere Kapitel zu Magic Kaito. Bin ich mal gespannt. Ja. Vielleicht sogar dann zu dem neuen Fall, den Gosho gezeichnet hat, mit der Phantom Lady. Und die zwei Episoden übrigens mit dem Museum waren ja genau die beiden, zu denen das Ending Pilgrim zu hören war. Also das waren die einzigen beiden, ne? Ja, genau. Da kommen Erinnerungen wieder hoch. Ja. dann gab es natürlich auch noch reguläre Manga-Bände, also nicht nur eine Shonen Sunday, sondern es gab auch noch richtige Manga-Bände, die man so anfassen konnte und wo man kein ganzes Telefonbuch gleich sich kaufen musste. Ja, Band 71, der auch schon hier in Deutschland veröffentlicht wurde, erschien am 19. Februar 2011. Im Juni 2011 erschien der Band 72, Band 73 erschien im September und jetzt ganz neu Band 74 am 14. Dezember 2011. Also auch da Manga-Nachschub nach Plan, alle 3 Monate neuer Band und dann geht's dementsprechend wahrscheinlich auch 2012 weiter. Ja, dann wollen wir nochmal eben ganz kurz einen Blick in die Glaskugel werfen, was wir auch in einigen News-Podcasts 2011 schon gemacht hatten. Jetzt noch einmal für 2012. Ja, also bevor die Welt angeblich untergehen soll, erwarten wir natürlich eine ganze Menge im nächsten Jahr. Eben angesprochen, angefangen in Deutschland, gibt es erstmal natürlich die Wiederholung auf RTL 2, also liebe Frühaufsteher, könnt gerne einschalten. Genau, Und da sollen ja die ersten 13 Filme ausgestrahlt werden, am Sonntag jeweils ab 6:15 Uhr, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. ja, eine wunderbare Uhrzeit. Und dann wöchentlich eben bis April, bis zum 1. April, wenn sie da nicht lügen. Don't wanna lie. Nee. Ja, das müsste so ein Lied für RTL 2 werden. Vielleicht nehmen die das ja als Ending da auf, kann ja sein. Nee. Den überspringen die dann. Ja, also. Ändern den Text dann geschickt um. We wanna Zum Beispiel. lie. We lied. Haben sie ja, okay, nee. Also da könnt ihr dann die 13 Filme noch alle anschauen, alle zusammen. Ich bin mal gespannt, ob die da Werbung dazwischen schalten. Das hatten die ja 2011 nicht gemacht, als sie die Filme ausgestrahlt hatten. Und jetzt wollen sie ja den ganzen Film an einem Tag zeigen. Ich bin dann mal gespannt, ob sie da dann vielleicht irgendwo Werbung einbringen oder ob sie den ganzen Film dann durchgängig zeigen. Ich nehme an, sie zeigen da doch ein bisschen Werbung zwischendrin, so wie ich RTL 2 kenne. Ja, so gut. Einerseits ist der Film sehr früh mit 6:15 Uhr, aber andererseits über 2 Stunden ohne Werbung, denke ich, wird nicht passieren. Ja, das grenzt ja schon an Fußballverhältnisse, wenn da keine Werbung gezeigt wird. Genau. Also, ja, ich denke mal schon, da kommt Werbung. Also mindestens einmal. Ja, Mindestens. zudem sollte man natürlich nicht vergessen, dass auch Viva noch weiterhin DTV ausstrahlen wird, und zwar mit 2 Folgen am Tag ab 18:30 Uhr. Da habt ihr ja wie gewohnt unseren Informationsservice via Twitter. Da könnt ihr uns gerne auch nochmal folgen. Conan News. Da erhaltet ihr immer rechtzeitig ab 18 Uhr ungefähr einen Hinweis, dass Detective Conan auf Viva ausgeschaltet wird und mit welchen Folgen dann, damit ihr dann rechtzeitig einschalten könnt. Ja, nicht zu vergessen sind auch die kommenden Bände im nächsten Jahr. Das wäre dann einmal, wie bereits erwähnt, Band 72 am 8. März und auch im Mai dann Band 73. Ich habe mich mal mit dem Verlag EMA kurz verständigt und Band 74 wurde noch nicht im Programm mit aufgenommen, weil eben dieser Band noch nicht zu dem Zeitpunkt erschienen ist in Japan. Und aber ansonsten ist auch noch, kann man gut darauf hoffen, dass auch Band 75 mit enthalten ist. Also da gab es so eine kleine Andeutung. Wobei ich die Ausrede eher dürftig finde, da man ja auch früher schon, glaube ich, mit Band 73 einen Release-Termin hier in Deutschland angegeben hatte, obwohl der Band noch lange Zeit nicht in Japan rausgekommen ist. Und jetzt bei Band 74 einfach da so ein bisschen rumzudrücken, obwohl der Band eigentlich schon relativ zeitnah dann auch in Japan erschienen ist, jetzt am 14. Dezember, ja. Das finde ich doch eher ein bisschen dürftig und auch schwach von EMA. Also ich hoffe mal, dass sie das noch nachholen und dann die Bände vielleicht veröffentlichen. Detective Conan ist ja hier ein Kassenschlager an Deutschland und auch von EMA einer der beiden großen Titel, wenn man jetzt mal Sailor Moon noch mit dazu rechnet. Ah ja, genau, da gibt's jetzt die Neuauflage nicht. Ja, genau. Läuft allerdings auch nur ein ganzes Jahr, weil sie, ich glaube, es gibt 12 Bände zu Sailor Moon und monatlich erscheint ein neuer Band. Also haben sie da 12 Monate mit und dann ist es auch schon wieder vorbei. Also zusammengefasst können wir uns in Deutschland also auf das Debüt von unter anderem Seradin in 2012 freuen und auch wahrscheinlich auf den 15. Kinofilm, den Kase vermutlich mal rausbringen wird. Also die letzten Filme liefen ja alle sehr erfolgreich und Kase hat ja auch jetzt vor kurzem eine Top 100 rausgebracht. rausgebracht mit ihren erfolgreichsten Titeln 2011. Und da landete ja der 14. Film auf dem dritten Platz hinter den neuen One Piece Filmen, die jetzt alle hintereinander rausgebracht wurden. Und auch die älteren Conan-Filme sind noch alle in dieser Top 100 erhalten. Also, ja, da denke ich mal, wird Kaze sich bemühen, auch den 15. Film jetzt rauszubringen. Wenn sie es so handhaben wie bisher, wird es wahrscheinlich so April, Mai, spätestens vielleicht Juni der Fall sein. Ja, sonst zu erwarten ist neben dem neuen Jahr diese brisante mögliche Begegnung mit der Organisation und vielleicht wichtige Enthüllungen. Da können wir uns gute Hoffnung machen, so wie es bisher Ja. aussieht. Wir hatten ja jetzt eigentlich im Manga alles zu sehen, wie ich vorhin auch schon angedeutet hatte. Das FBI war dabei, neue Charaktere, sogar zwei Stück. Chibas Liebe war dabei, Heiji. Eigentlich alle möglichen Charaktere sind aufgetaucht. Der Nabenmann ist auch ganz kurz vor Schluss nochmal. Was nicht aufgetaucht ist, das ist die Organisation. Und die erwarte ich dann auch jetzt 2012, vielleicht Kapitel 800. 10, 20, irgendwo da. Auf jeden Fall muss sie nochmal kommen, denn wir haben sie ja seit Kapitel 704 nicht mehr gesehen. Und das war im Sommer 2009. Also warten wir schon, wie lange ist das her? Ich glaube, 1,5 Jahre, ne? Das ist ja schon extrem. Ja, und auf jeden Fall können wir uns dann auch im neuen Jahr im japanischen Anime auf all die Fälle freuen, die wir jetzt 2011 im Manga hatten, also in den aktuellen Kapiteln. Also da kommt jetzt die Begegnung mit Zera, da freuen sich viele drauf. Die denke ich mal kommt so vielleicht schon Ende Februar, wahrscheinlich so März, denke ich mal. Und ja, die ganzen Fälle mit ihr, das zieht sich ja dann ziemlich und dann vielleicht schon am Ende. Dann Amuro Toro wird wahrscheinlich kommen. Toro Amuro, Entschuldigung. Jetzt habe ich es auch verwechselt. Wird dann auch wahrscheinlich kommen gegen Ende, ja. Ansonsten das Übliche, eine OVA wird es geben, eine Magic File zum Film, wie ja, was man so kennt. Und ich denke mal auch wieder die Fortsetzung der Kaido Kid Anime-Serie. Es sind überhaupt 2,5 Jahre, die es schon her ist, dass die Organisation im Manga mal wieder mit dabei war. Ja, und im japanischen Anime wird jetzt auch dann eben die Fälle, werden jetzt auch die Fälle umgesetzt, die eben noch fehlen. Das ist eben der Fall mit den Karuta-Karten und dem Jungen, der Wolf schrie, den ich auch im Manga noch gar nicht gelesen habe. Das muss ich noch unbedingt mal nachholen. Und dann gibt's eben noch die tödliche Nudelsuppe und dann eben wahrscheinlich, wie du schon sagtest, ich tendiere zu März, dass es dann Masumi Sera dort auftauchen wird und wahrscheinlich auch alle Anime-Schauer dann in seinen Bann ziehen, in ihren Bann ziehen wird. Das ist seine Frau immer noch. Nachdem er zuerst spekuliert wurde, dass es sich bei Masumi Sera um eventuell meinen Mann handeln könnte. Was ja auch immer noch umgeht, das Gerücht, also. Genau, ich glaube, die Spekulation gibt es ja immer noch um unsere liebe Miss Mystery nicht. Ja, genau. Also ganz beharrliche Fans gehen immer noch davon aus, dass es sich bei Masumi Sera um Ace gehandelt. Allerdings gehe ich davon jetzt nicht mehr so stark aus, da man ja bei dem Bombenleger-Fall in der Detektei auch schon, ich sag mal, intime Einblicke bei Masumi Sera gewinnen konnte. Obwohl natürlich das mit den Brüsten immer noch so eine Sache ist bei Masumi Sera. Vielleicht gibt es ja mal irgendwann noch ein Kapitel, wo Aoyama ganz bewusst so einen krassen Wandel hinnimmt bei Masumi Seras Oberweite. Das wäre schon lustig. Ich muss auch zugeben, ich war auch kurz mal auf dem, wie heißt der, Ace-Gehondo-Trip. Nicht, dass ich wieder Vor- und Zuname verwechsel, aber irgendwie hatte ich dann doch irgendwas gefunden, was das ziemlich entkräftet. Ich glaube, jetzt in den neuesten Kapiteln irgendeine Aussage, also es sollte eigentlich nicht sein, denke ich. Also es klang schon vorher abwegig, aber dadurch wurde es jetzt noch mehr abwegig für mich. Wäre ja auch unsinnig, dass sie dann eben Shinichi hinterher spioniert und so weiter. Also das weiß Isuke ja schon alles. Da brauchst du nicht noch weiter, er, sie, nicht noch weiter nachforschen. Okay, dann sind wir auch durch mit dem heutigen Podcast und dann verabschieden wir uns auch aus diesem Jahr 2011. Wir hören uns dann garantiert im Jahr 2012 wieder, dann auch schon mit dem ersten News-Podcast, den es dieses Jahr im Jahr 2012 auch wieder geben wird. Und natürlich mit vielen spannenden Themen-Podcasts, wie wir es dieses Jahr auch schon hatten. Hoffentlich vielen Stargästen. Ich hoffe mal, dass wir da wieder einige an den Start kriegen. Und sagen in diesem Sinne noch, dass ihr uns gerne auf iTunes abonnieren dürft. Ihr könnt uns auf Twitter folgen, wie ich ja eben schon sagte, auf Facebook liken, Conan News jeweils, bei iTunes Conan Cast. Wir sind als Conan Cast auch noch auf Podstar und podcast.de zu finden. Und auf Animax haben wir auch einen Account, wo ihr alle aktuellen Informationen herkriegt. Sonst noch die Detective Conan Community. Da haben wir detektivkonne-wiki.com, detektivkonne-forum.com, detektivkonne-news.com und ich hatte ganz vergessen zu erwähnen, dass wir auch noch einen YouTube-Kanal haben. Da sind wir auch als Conne News zu finden, also auch unbedingt mal abonnieren. Und ich glaube, das war's dann auch. In diesem sage ich dann auch Tschüss und einen guten Rutsch ins neue Jahr und bis dann zum nächsten Jahr. Ciao, danke fürs Jahr 2011. Ja, auf Wiederhören und ein schönes neues Jahr wünsche ich euch.